WDR 5. Neugier genügt. Raisa Gorbatschowa, die Frau des früheren sowjetischen Staats- und Parteichefs, ist heute Morgen in der Uniklinik Münster an Blutkrebs gestorben. Die Nachricht ging am 20. September 1999 um die Welt. Raisa Gorbatschowa war am Uniklinikum für eine Krebsbehandlung. Obwohl die nicht erfolgreich war und sie letztlich hier ja verstorben ist, hat die Qualität der Behandlung, die damals gewährleistet wurde, offensichtlich gerade in dem russischsprachigen Raum bis heute eine sehr, sehr nachhaltige Wirkung. Sagt Professor Jörg Heyer, Leiter des Zentrums für Krebsmedizin am Universitätsklinikum Münster. Es wurde sogar zum 10. Jahrestag eine 90-Minuten-Reportage gedreht, hier bei uns in Münster, wo das nochmal reflektiert wurde, was damals alles passiert ist. Und gerade im Bereich Krebsmedizin ist diese Mundpropaganda bis heute hochgradig aktiv. Auch ausländische Orthopädie- und Herzpatienten kommen seit Jahren zur Therapie nach Münster. Vor allem aber krebskranke russische Kinder. Sie bleiben mit ihren Eltern oft ein halbes Jahr oder länger. Viele von ihnen leben in einem Familienhaus direkt an der Klinik. Einem älteren, zweigeschossigen Bau mit dunklen Fluren, Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsbad, dafür aber günstig. 25 Euro kostet ein rund 10 Quadratmeter großes Zimmer. In einem davon treffe ich die 57-jährige Emma aus Moskau. An ihrer Seite die 8-jährige Angelina. Meine Enkelin erkrankte an Krebs. So eine kleine. Am 23. August 2012 war die OP. Der Chirurg hier sagte, dass alles gut werden wird. Wir haben schon 3 Jahre Therapie hinter uns. 5 werden es wohl insgesamt. Als die Kleine operiert wurde, waren wir 1,5 Jahre am Stück in Münster. Jetzt kommen wir regelmäßig für einige Wochen zur Kontrolle. Angelina ist ein Mädchen so zart und klein, dass ich es für höchstens 5 halte, mit dünnen, spierigen, schwarzen Zöpfchen. Sie erkrankte mit 3 an Knochenkrebs. Im bekannten Moskauer Zentrum für Kinderonkologie machte man Emma wenig Hoffnung. Das Einzige, was die Kleine noch retten könne, sei eine Amputation des Beins. Emma war verzweifelt, doch dann kam Hilfe von unbekannter Seite. Die Klinik hier empfahl uns ein völlig fremder Mann. Er lebt auch in Moskau. Sein Kind war an Leukämie erkrankt. Und er kam spontan zu uns, wusste um unser Leid und empfahl uns Münster. Wir lernten ihn kennen durch eine Lehrerin unserer Tochter. Emmas Tochter, die Mutter der Kleinen, hatte sich mit ihrem Mann das Leben genommen, als sie von der Krebserkrankung ihres Nesthäkchens erfuhr. Seitdem ist Emma nicht nur die Babuschka, sondern auch die Mama. Aber das erfahre ich erst später von Irina Bojarinzjewa, der Dolmetscherin und Emmas Vertrauter. Was ich noch sagen will zu Irina Bojarinzjewa, was sie für ein Mensch ist, unsere Dolmetscherin. So feinfühlig und verantwortungsbewusst, dafür gibt es keine Worte. Sie kommt zu uns wie eine Verwandte, einfach so. Seit fast 3 Jahren begleitet sie uns schon. Sie kennt uns in- und auswendig. Mein Kind und ich, wir hatten unglaubliches Glück. Ich habe ja insgesamt 4. Die 3 Großen sind zwischen 12 und 14 Jahre alt. Sie werden von Emmas Mann, dem Opa, in Moskau versorgt, wenn Emma mit der Jüngsten wieder zur Kontrolle nach Münster muss. Angelina trägt eine schwarze Kunststoffschiene am Bein, was sie nicht daran hindert, wie ein Wirbelwind durch das enge Zimmer zu hüpfen. Die Kosten für OP und Nachsorgetermine wurden von russischen Gesundheitsfonds finanziert. Auch Emmas Nachbar im Familienhaus, der 16-jährige Ismail, konnte in Münster erfolgreich operiert werden. Diese Familie war auch zuerst in der Moskauer Kinderonkologie, aber der Tumor saß tief in der Hüfte und galt als inoperabel. Deshalb schlug man in Moskau vor, beide Beine und das Becken zu amputieren. Hier in Münster gelang es dem Chirurgen, den Tumor zu entfernen. Er entfernte einen Teil der Hüfte und setzte zwischen Hüfte und Bein eine Prothese ein. Eine sehr schwierige OP. Und der Junge, eigentlich ist er schon ein junger Mann, steht mittlerweile wieder auf beiden Beinen, kann sich herabbeugen, kann springen, treibt Sport, geht in den Fitnessclub. Schüchtern blickt Ismail auf Irina Bojarinzjewa, die Dolmetscherin. Der Junge kommt aus Dagestan, einer kleinen Kaukasusrepublik, die offiziell zu Russland gehört. Inoffiziell schwelt aber die Abneigung gegen die muslimische Bevölkerung. Die Aussicht auf Unterstützung durch einen russischen Gesundheitsfonds war gleich null, obwohl es davon sehr viele in Russland gibt. Deshalb verkauften seine Eltern ihre Wohnung in Dagestan für 60.000 Euro. Das reichte für die komplizierte OP und die ersten Wochen danach. Durch europäische Spendengelder konnte seine Behandlung später fortgesetzt werden. Jens Justzak, Wirtschaftswissenschaftler an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, untersucht seit Jahren den internationalen Krankentourismus in Deutschland und erklärt ihn so. Weil wir hier natürlich in Deutschland ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem haben. Wir haben das flächendeckend, gute Krankenhäuser, Reha-Kliniken, sehr gut ausgestattet mit gutem medizinischem Personal. Das findet man weltweit nur noch sehr selten. Deutschland ist ein sehr, sehr preiswertes Land. Also wenn man zum Beispiel mal so eine Bypass-Operation nimmt, die kostet in etwa so 12.000 Euro in Deutschland. Die ist in Südafrika mehr als doppelt so teuer. Emmas Enkelin und Ismail hatten Glück im Unglück. Bekannte empfahlen ihnen direkt die richtige Klinik. Normalerweise ist der Weg für schwerkranke Ausländer komplizierter. Mühsam müssen sie sich im Internet einen Überblick über deutsche Kliniken verschaffen, in einer fremden Sprache und ohne zu wissen, ob sie dort auch den richtigen Spezialisten finden. Manche Unikliniken leisten sich deshalb sogenannte International Offices für ausländische Patienten. In Münster wurde eine solche Koordinationsstelle mit 5 Mitarbeitern schon 2009 aufgebaut. So professionell sind wenige Kliniken aufgestellt. Die meisten Kliniken, die ich kenne, haben da 1 bis 2 Mitarbeiter, die das nebenbei mitmachen. Ausländische Patienten werden bei uns immer so abgerechnet, wie auch deutsche Patienten abgerechnet werden würden. Für unsere Versorgung, also eben Dolmetscher und gesamten Organisationsstrukturen, machen wir einen Aufschlag von 10%. Am Uniklinikum Münster werden rund 1.000 Ausländer pro Jahr behandelt. 40% davon sind Russen oder Bürger der ehemaligen Sowjetunion. Sie sind die größte Gruppe ausländischer Patienten. Nicht nur in Münster, sondern bundesweit. Also von den etwa 2.000 Kliniken, die wir in Deutschland haben, sind nur 10% halbwegs professionell in diesem Bereich internationale Patienten unterwegs. Und davon haben auch natürlich nicht alle so ein eigenes International Office, um dann entsprechend solche Angebote zu machen. Und genau diese Lücke schließen seit etwa 20 Jahren sogenannte Patientenvermittlungsagenturen. Sie werben damit, für ausländische Kranke die passende Klinik zu finden und den richtigen Kontakt zum richtigen Arzt aufzubauen. Jens Justzak? Und da haben natürlich die Agenturen, die dann oft auch in Russland den Sitz haben oder dort zum Messen fahren und ähnliches, eher den Fuß in der Tür und erreichen natürlich viel eher den Patienten als die Klinik. Der ganze Markt ist extrem intransparent. Also wir wissen nicht mal, wie viele Agenturen wir haben. Das wären Tausende, vielleicht sogar Zehntausende sein, die dort ein Geschäftsfeld entdeckt haben. Ich mache den Selbstversuch, gebe Lechenjew Germanii, Behandlung in Deutschland ein und lande in einer halben Sekunde 611.000 Treffer. Viele haben natürlich die Hoffnung auf ein leicht verdientes Geld und sagen, ach, sowas könnte ich ja auch. Und dann geht's quasi los. Eine Website ist schnell gebastelt. Da stehen ganz, ganz viele Kliniken drauf, mit denen sie kooperieren. Ganz oft ist das aber gar nicht richtig. Die Kliniken wissen davon gar nichts. Da wird natürlich auch nicht geguckt, was die Agenturen mit dem Namen der Klinik irgendwo in Russland auf einer Webseite machen. Ja, da haben die Kliniken ganz oft gar nicht die Möglichkeiten. Auf dem Markt für Krankentourismus, so der Medizinexperte, tummeln sich Taxifahrer, Dolmetscher, ehemalige Bürger der Sowjetunion. Mir hat vor einiger Zeit mal ein Arzt gesagt, ein Kardiologe ist das, er hat eine Anfrage eines Patientenvermittlers gekriegt, wegen einer Bypass-Operation. Und dem hat er dann zurückgeschrieben, Bypass ist zwar richtig, aber in dem Falle handelt es sich nicht um einen kardiologischen Bypass, sondern um Magen-Bypass. Also ein Arzt sollte irgendwie mit an Bord sein, weil der kann ja nur die medizinische Relevanz beurteilen und dort einschätzen, um was geht es. Den schwarzen Schafen in der Branche geht es dagegen nur um eins, in kurzer Zeit viel Geld mit Vermittlungsgebühren zu verdienen. Meines Wissens sind die in der Regel so zwischen 10% und 25%. Was noch moderat wäre, sagt Jörg Heyer, der immer wieder seine eigenen Kostenvoranschläge im russischen Netz wiederfindet, allerdings mit stark nach oben korrigierten Zahlen. Also wir wissen von Provisionszahlungen, die teilweise bis zu 100% Aufschlag zu unseren Kostenvoranschlägen gehen. Die werden dann dort im Internet wegen Hilfszahlungen und Spendensuchen etc. eingestellt. Und dann sehen wir natürlich den Vergleich zwischen dem, was wir geschickt haben und dem, was dann an Hilfsangaben gefordert ist. Und da sind erhebliche Diskrepanzen zum Teil zu sehen. Sobald wir davon Kenntnis haben, dass da Provisionssummen fließen, die einfach unmoralisch sind, dann wird im Vorfeld, soweit es möglich ist, der Kontakt abgebrochen. Beide, Jörg Haier und Jens Justzak, versuchen seit Jahren auf die Politik einzuwirken. Sie fordern staatlich geprüfte Zertifikate für Vermittlungsagenturen. Bis heute bleiben ihre Versuche erfolglos. Allerdings räumt Jens Justzak ein: Es gibt nicht nur schlechte Agenturen, sondern wir haben hier auch sehr, sehr viele gute Agenturen, die ihr Handwerk verstehen, die das können und die letztendlich natürlich auch dazu beitragen, dort Leben zu retten. Nach dem Zufallsprinzip suche ich im Netz zwei Patientenagenturen aus. Die eine in Düsseldorf, die andere in Essen. Zuerst fahre ich an den Rhein zu einer Agentur, die sich Dr. Germany nennt. Geleitet wird sie von dem Allgemeinmediziner Dr. Wladimir Miasnikov. Miasnikov stammt aus Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, praktiziert aber in Düsseldorf schon knapp 25 Jahre. Er spricht Russisch, was für seine Patienten von großem Vorteil ist. Dunkle Ledersessel, teure Halogenleuchten, sein Büro wirkt elegant und er selbst auch. Blütenweißes Hemd, helle Hose, dichtes schwarzes Haar mit einigen grauen Fäden, gebräunter Teint. Mit ruhigen Worten beschreibt der 52-Jährige, wie er auf die Idee kam, eine Vermittlungsagentur zu gründen. Als ich nach Deutschland kam, damals 91, waren immer wieder Anrufe von Freunden oder von Bekannten, die irgendein Problem hatten oder jemanden hatten, der ein Problem hatte und so weiter. Und dann habe ich immer wieder erstmal so das geregelt und geholfen, Patienten in die Klinik geschickt und so weiter. Irgendwann war es mehr und dann war es schon ein Aufwand, das zu machen. Dann konnte ich das nicht mehr kostenlos machen. Dann habe ich dafür schon meine ärztliche Leistung eingebracht. Kurz darauf eröffnete er seine Agentur Dr. Germany. Als Arzt weiß er natürlich, wo welche Kollegen auf was spezialisiert sind. Und er kann Krankenberichte ebenso lesen wie Kostenabrechnungen. Trotzdem frage ich ihn, warum kranke Ausländer zwingend auf Vermittlungsagenturen angewiesen sein sollten. Das machen entweder Leute, die sich nicht orientieren in einem Land oder selber nicht entscheiden wollen können, welche Klinik für sie die beste ist. Und die brauchen dann eine Empfehlung. Sie kennen das Land nicht, sie kennen die Methoden nicht, sie sprechen die Sprache nicht. Also es ist schon naheliegend, dass sie jemanden suchen, der sie da führen kann. Miasnikovs Internetauftritt in englischer und russischer Sprache ist so aufwendig gestaltet, dass er immer wieder von anderen Agenturen kopiert wird. Dr. Germany lächelt darüber, es ficht ihn offenbar nicht an. 4 Betreuungskategorien hat er im Angebot, abhängig vom Geldbeutel seiner Patienten. Sein Servicepaket Nummer 1 enthält Übersetzung aller Arztbriefe, Auswahl der Klinik und Vermittlung eines Erstkontaktes zu einem Arzt, Visabeschaffung, Shuttle-Service vom Flughafen, Hotelbuchung zu reduzierten Preisen. Kostenpunkt zwischen 1.500 und 5.000 Euro. Die Servicepakete 2 und 3 bieten zusätzliche Leistungen. Etwa einen persönlichen Assistenten, der die Patienten in die Klinik und zu den Ärzten begleitet. Er dolmetscht und steht auch für alle Fragen des Alltags zur Verfügung. Kostenpunkt zwischen 250 und 1.200 Euro pro Tag. Dr. Miasnikov übernimmt die Funktion eines beratenden Hausarztes und organisiert die Weiterbehandlung. Kostenpunkt 20-40% Aufschlag auf die gesamten Behandlungskosten. Und dann noch das VIP-Paket. Dr. Miasnikov begleitet den Patienten persönlich zu allen Konsultationen und sorgt dafür, dass die behandelnden Ärzte ausschließlich Professoren und namhafte Experten sind. Was das kostet, kann telefonisch abgefragt werden und steht nicht im Netz. Dann nimmt das meinen ganzen Tag in Anspruch, unter Umständen oder die ganze Woche. Und das ist dann entsprechend teuer. Aber das ist auch ein gewisser Luxus. Also es muss nicht sein. Deutsche Patienten beklagen immer wieder die Zwei-Klassen-Medizin. Dr. Germany bietet gar 4 Kategorien für seine Patienten an, deren Angehörige sich auch gern ein gutes Hotel gönnen. Es gibt immer wieder Patienten, die eine Suite buchen. Aber die meisten unserer Patienten nehmen ein Doppelzimmer oder Junior oder was immer. Und auch nicht unbedingt Breidenbacher Hof. Also ist natürlich der Primus hier in Düsseldorf. Aber wir haben auch genug Patienten, die wirklich jedes Euro zählen müssen. Mir fallen Zeitungsmeldungen aus den Jahren 2005, 2006 ein. Kranke Russen lassen sich in Deutschland behandeln, während ihre Angehörigen in dieser Zeit shoppen gehen und dabei genauso viel Geld ausgeben, wie die eigentliche Behandlung kostet. Wissen Sie, das ist auch so ein Klischee. Also das ist schon mal vorbei. Spätestens 2009 war es zu Ende. Und seitdem kann ich Ihnen versichern, dass selbst die Oligarchen oder Leute aus großen Unternehmen, Business, Politik auch zu uns kommen, sehr wohl auf Kosten schauen. Sie wollen keinen überflüssigen Luxus. Alle wollen nur ihr medizinisches Problem hier regeln, erledigen und nach Hause fahren. So wie Sabine. Ich treffe die 38-Jährige in einem kleinen 4-Sterne-Hotel im Düsseldorfer Zentrum. Sie ist sehr zierlich, hat dichtes, langes, schwarzes Haar. Aber sie wirkt müde. Die großen braunen Augen sind ohne Glanz. In Baku hat sie Deutsch studiert. Als sie an Krebs erkrankt, wirft die ganze große Familie Geld zusammen, um ihr die Behandlung in Deutschland zu ermöglichen. Das ist schon berühmt. Das in Deutschland ist sehr gute Medizin. Und so bin ich hier gekommen deshalb. Und Dr. Mesnikow hat mir geholfen damit. In nur 10 Tagen organisiert er Visa und Flug, sucht die passende Klinik aus, trifft Terminabsprachen mit den Ärzten. In Deutschland, die sind alle sehr nett und die sind so aufmerksam zu jedem Patienten. Und ich sehe, dass sie haben so viele Patienten hier in dem Tage, sehr viele Leute kommen. Und jeder Patient kriegt dieselbe Aufmerksamkeit wie alle anderen. Ich fahre nach Essen zu meinem 2. Zufallstreffer aus dem Netz. Die Agentur Interklinika wirkt deutlich bescheidener als die von Dr. Miasnikow. Das Besprechungszimmer erinnert mich an den schmucklosen Seminarraum einer Uni mit großem grauen Tisch und vielen Stühlen. Interklinika existiert seit 2005. Auch hier wird die Agentur von einem Arzt geleitet und auch hier wird Russisch gesprochen. Von Julia Tarasova, die zuständig ist für internationales Patientenmanagement, will ich wissen, wodurch sich Interklinika von den zigtausend anderen Agenturen abhebt. Wenn die Anfrage bearbeitet werden muss, dann machen wir das umsonst. Und wir stellen einen Kostenvoranschlag für die Behandlung und die Kosten für unsere Dolmetscher umsonst zur Verfügung. Ein entscheidender Unterschied zur Düsseldorfer Agentur Dr. Germany. Es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt. Bei uns zahlen die Patienten alles direkt ans Klinikum. Wir sagen immer, wenn Sie einen Dolmetscher brauchen oder wenn Sie Transferservice brauchen, können Sie das natürlich dazu buchen. Das sind 2 getrennte Rechnungen, das vom Klinikum für die medizinischen Leistungen und das ist von uns für die zusätzlichen Serviceleistungen. Wir verdienen unser Geld damit, dass wir begleiten und dolmetschen. Also genau der Punkt, den der Wirtschaftswissenschaftler Jens Justzak immer wieder für eine saubere finanzielle Abwicklung einfordert. Medizinische Leistungen sollten nur und direkt mit der Klinik abgerechnet werden. Aber warum reisen schwerkranke Russen überhaupt in den Westen, wenn es genügend gut ausgestattete russische Privatkliniken gibt? Oft sogar mit teuren Geräten aus Deutschland. Die sind super ausgestattet, das ist richtig. Nur leider, das Wissen reicht nicht aus. Und es nützt nichts, wenn das neueste MRT verfügbar ist, aber entweder das nicht richtig bedient werden kann oder die Bilder, die am Ende entstehen, einfach nicht gelesen werden können. Und da haben wir sehr oft damit zu tun, dass unsere Patienten mit CDs kommen, die sagen, ich habe hier aber schon alle MRTs. Und dann sehen sich unsere Ärzte hier vor Ort die Sachen an und sagen, da kann ich jetzt aber leider nichts drauf erkennen. Das tut mir leid. Müssen wir nochmal machen. Interklinika betreut im Schnitt rund 300 Patienten im Jahr. 2015 dürfte dieser Schnitt allerdings nicht ganz erreicht werden, sagt Anna Bondarienko, eine Kollegin von Julia. Dieses Jahr wird uns ein bisschen schlechtere Zahlen liefern. Aufgrund der Krise leider und die wirtschaftliche Situation in Russland braucht noch einige Monate, um sich wieder zu stabilisieren. Auch Dr. Miasnikow sieht die Entwicklung skeptisch. Wir haben einen richtigen Einbruch jetzt. Es liegt nicht daran, dass man Deutschland weniger schätzt, sondern daran, dass Ausreise für viele Russen schwieriger geworden sind, die irgendwo im Machtapparat arbeiten. Rubel ist eingebrochen, das heißt, das, was 10.000 Euro gekostet hat, kostet jetzt 20.000 Euro. Wirkt sich der Russland-Ukraine-Konflikt unter Umständen auch auf deutsche Kliniken aus, die ja mit chronisch knappen Budgets zu kämpfen haben? Jens Justzak, der Medizinexperte, schüttelt den Kopf. Pro Jahr werden in Deutschland 18,8 Millionen Patienten stationär behandelt. aber nur 240.000 Ausländer insgesamt, also nicht nur Russen. Was aber das Interessante für die Kliniken ist, dass sie sehr, sehr wenige Möglichkeiten haben, zusätzliche Erlöse überhaupt zu generieren. Und da ist das Thema internationale Patienten eine Möglichkeit. Ja, sie behandeln die ausländischen Patienten. Das Geld, was sie einnehmen damit, verbleibt auch in der Klinik. Das müssen sie also nicht mit irgendwelchen Krankenkassen oder Ähnlichem verrechnen, sondern da können sie dann entscheiden, ob sie eine Treppe sanieren oder ein medizinisches Gerät anschaffen oder einen Arzt bezahlen. Professor Jörg Heyer vom Uniklinikum Münster spürt, wie er sagt, nichts vom Russland-Ukraine-Konflikt. Der Anteil des Umsatzes, den wir mit internationalen Patienten machen, ist so klein, dass die Uniklinik deswegen nicht in ökonomische Probleme kommt. Es ist ein schönes Add-on. Was wir immer vermeiden, ist, dass Patienten, die in Deutschland oder der EU, die zu unserem Versorgungsauftrag grundsätzlich mit dazugehören, dass die warten müssten, weil irgendein internationaler Patient da ist. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.